Eine Delegation des staatlichen Notkomitees für Katastrophenfälle unter Leitung vom Vorsitzenden des Komitees Kang Il-sob fuhr am 15. Mai mit einem Zug von Pyongyang ab, um an dem Wildfonds für die Verminderung der Katastrophengefahren in der Stadt Cancun von Mexiko teilzunehmen.